Hallo und herzlich willkommen zur fünften Platypus European Conference. Ich werde diese kurze Begrüßung am Anfang unserer Konferenz, bevor wir ins Podium einsteigen, auf Englisch machen, da sämtliche restlichen Veranstaltungen der Konferenz auch auf Englisch stattfinden werden. Heute ist sozusagen unser Einstiegspodium, das auf Deutsch stattfindet. Alle weiteren Veranstaltungen, die ich noch ganz kurz durchgehen werde, finden auf Englisch statt. Yeah, so welcome everyone to the fifth Platypus European Conference. This is the second time that the European Conference is hosted by the Platypus chapter in Vienna. The last time the European Conference was hosted in Vienna was in 2017, and we are very glad that we can host it again this year. Before I go through the program of the conference, I will briefly introduce Platypus, the organization, Platypus, the Platypus Affiliated Society, by reading out loud our statement of purpose. So bear with me. Platypus is a project for the self-criticism, self-education, and ultimately the practical reconstitution of a Marxian left. At present, the Marxist left appears as a historical ruin. The received wisdom of today dictates that past failed attempts at emancipation stand not as moments full of potential yet to be redeemed, but rather as what was, utopianism that was bound to end in tragedy. As critical inheritors of a vanquished tradition, Platypus contends that, after the failure of the 1960s New Left and the dismantlement of the welfare state and the destruction of the Soviet Union in the 80s and 90s, the present disorientation of the left means we can hardly claim to know the tasks and goals of social emancipation better than the utopians of the past. Our task is critique and education towards the reconstitution of a Marxian left. Platypus contends that the ruin of the Marxist left as it stands today is of a tradition whose defeat was largely self-inflicted. Hence, at present, the Marxist left is historical, in such a grave state of decomposition that it has become exceedingly difficult to draft coherently programmatic social political demands in the face of the catastrophic past and present. The first task for the reconstitution of a Marxian left as an emancipatory force is to recognize the reasons for the historical failure of Marxism and to clarify the necessity of a Marxian left for the present and future. If the left is to change the world, it must first transform itself. The improbable but not impossible reconstitution of an emancipatory left is an urgent task. We believe that the future of humanity depends on it. While the devastating forces unleashed by modern society, capitalism, remain, the unfulfilled promise of social emancipation still calls for redemption. To abdicate this or to obscure the gravity of past defeats and failures by looking to quote-unquote resistance from quote-unquote outside the dynamics of modern society is to affirm its present and guarantee its future destructive reality. Platypus asks the questions. How is the thought of critical theorists of modern society, such as Marx, Lukács, Benjamin, and Adorno, relevant for the struggle for social emancipation today? How can we make sense of the long history of impoverished politics on the left leading to the present after the international Marxist left of Lenin, Luxembourg, and Trotsky to the barrenness of today without being terrorized or disencouraged by this history? How might the answer to such questions help the urgent task of reconstituting the left at its most fundamental levels of theory and practice? How might we help effect escape from the dead end the left has become? We hope to reinvigorate a conversation on the left that has long since fallen into senility or silence in order to help found a new and emancipatory political practice that is presently absent. What has the left been and what can it yet become? Platypus exists because the answer to such a question, even its basic formulation, has long ceased to be self-evident. Okay, So I will now just shortly announce our different events. This will all be over very quickly, and then we can start with the panel discussion. Yes, so our next, I should say after this event tonight, you're all very welcome to come to Café Weidinger. We have booked several tables and rooms there, and we can continue the discussion there at, you know, in a more informal way. Right, so if you don't know where Café Weidinger is, find someone from Vienna near you and that person will explain you where it is. So, okay, Friday tomorrow, we start at 10 o'clock, also here in this building, but not in this lecture hall, but in the other one, like it's the one on the other side. We start with a teach-in on what is society. Then afterwards, at 1:30, from 1:30 to 2:30, there will be presentations by different leftist organizations. I will say more about that tomorrow. And these will not be here, but at another lecture hall, which you can also find on the flyers and on the website. And then tomorrow evening from 5 to 7 p.m., there will be another panel discussion on the dictatorship of the proletariat and the left. And after that, we have booked another location where we all can just hang out and, like I said, continue the discussion. And finally, on Saturday morning, again at 10 a.m., there will be a teaching on prefigurative politics and the millennial left. Then there will be a panel in the afternoon from 2 to 4 p.m. on Solidarność in the 1980s and the politics of solidarity. And then there will be a final panel discussion on Saturday evening from 5 to 7 p.m. on what is left of Syriza. Oh, excuse me, this will not be a panel discussion, but a public interview. Sorry about that. Good. And then after that, at 8 o'clock, there will be a big like party, and that will take place at RTWU. So, okay, without further ado, I will pass the mic on to Anne, and we can start with the panel discussion. All right. Dann auch ein Hallo von mir. Und ich würde als erstes ganz kurz den Ablauf von der Podiumsdiskussion noch mal kurz erläutern und dann die Sprecher, Sprecherinnen vorstellen. Und zum Schluss dann noch die Panel Description, also die Podiumsbeschreibung vorlesen und dann legen wir auch schon los. Also ganz kurz, jeder Sprecher, jede Sprecherin hat 10 bis 12 Minuten Zeit, um das Eingangsstatement vorzutragen. Dann gibt es danach nochmal eine Antwortrunde. Da haben die Sprecher, Sprecherinnen 3 bis 5 Minuten Zeit. Und danach eröffnen wir das Ganze fürs Publikum. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, für alle, die das vielleicht zum ersten Mal heute hier mitmachen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde auch zumindest versuchen, dran zu denken, euch nochmal darauf aufmerksam zu machen, wenn die Antwortrunde beginnt, genau euch vielleicht die ersten Fragen zu überlegen, die ihr vielleicht habt. Genau, dann zu den Sprechern. Also wir hätten als erstes die Vera von der Funke. Und zwar ist der Funke, wer es nicht weiß, die deutsche Sektion der International Marxist Tendency. Und genau, wir freuen uns, dass du hier bist, vor allem unsere einzige Sprecherin auch in Persona. Denn wir kommen dann auch gleich zu unseren anderen zwei Sprechern, und zwar Frieda Otto Wolf. Frieda Otto Wolf ist seit 2007 Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin und gibt unter anderem die Schriften von Louis Althusser heraus und ist auch Übersetzer dieser. Genau. Und als letzten im Bunde haben Lars Quadfasel zu Gast, und er ist assoziiert mit der Hamburger Studienbibliothek und schreibt für die Jungle World und hat auch in der Vergangenheit für die Konkret geschrieben. Genau. Dann würde ich sagen, lese ich noch die Podiumsbeschreibung vor, beziehungsweise die Fragen, die wir den Sprechern und Sprecherinnen gegeben haben. Und dann legen wir los. Die Reihenfolge wird so sein, dass Vera beginnt, dann Frieda Otto Wolf, dann zum Schluss Lars Quadfasel. Genau. Also, der Titel ist: Was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie? Was ist bürgerliche und warum entwickelt Marx eine Kritik an ihr? Wie verhält sich diese Kritik an der politischen Ökonomie zu seiner Kritik des Sozialismus? Was ist das spezifisch Politische daran? Inwiefern ist seine Kritik an der politischen Ökonomie dialektisch? Inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marxens Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, Vera, du darfst anfangen. Geht das? Okay, super. Test. Ja, es scheint zu gehen. Super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte meinen Input hauptsächlich dem Unterschied zwischen bürgerlicher und marxistischer Ökonomie widmen, weil ich glaube, im Laufe dessen beantworten sich eben die vorhergestellten Fragen. Die klassische bürgerliche Ökonomie, wie wir wissen, deren wichtigste Vertreter Smith und Ricardo waren, entstand in der Phase, wo der Kapitalismus im Aufschwung war. Die klassischen Nationalökonomen haben sich als Vertreter der Aufklärung gesehen und wollten die Wirtschaft anhand von Prinzipien wie Vernunft und Rationalität erklären. Sie haben die Wirtschaft, ließ oder sprich den Kapitalismus noch als Ganzes angeschaut, im Unterschied zur heute vorherrschenden Neoklassik. Und die klassischen Ökonomen haben als erste zentrale Fragen der Funktionsweise des Kapitalismus herausgearbeitet, Kategorien wie Arbeitsteilung, Wert, Handel, Löhne, Grundrente und dergleichen. Marx hat bei Ricardo angeknüpft und die Arbeitswerttheorie weiterentwickelt und auf die Spitze getrieben. Aber im Unterschied zu den klassischen Ökonomen stellt sich Marx nicht in den Dienst der Bourgeoisie, sondern er sieht es auch als seine Aufgabe, seine Theorie als Waffe für die Arbeiterklasse und die Arbeiterbewegung im Klassenkampf zu formulieren. Im Unterschied zu den klassischen bürgerlichen Ökonomen sieht Marx den Kapitalismus aber eben nicht als immerwährendes, naturgegebenes System, sondern Marx zeigt auf, dass es vor dem Kapitalismus andere Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme gab, wie etwa die Sklaverei, den Feudalismus. Und Marx erklärt die Bedingungen, unter denen der Kapitalismus entstanden ist, aber er erklärt auch die Widersprüche, die dem Kapitalismus immanent sind. Und schlussendlich erklärt er auch die Bedingungen für den Verfall und Untergang des Kapitalismus. Damit ist die marxistische Ökonomie notwendigerweise dialektisch. Alle nach Marx folgenden politischen, bürgerlichen Ökonomen haben das Politische quasi weggenommen und sind von jeder wissenschaftlich rationalen Methode der klassischen Ökonomie weggegangen und haben sich auf idealistische Positionen zurückgezogen. Also es ging jetzt weniger um das Verstehen als um das Verteidigen des Kapitalismus. Infolge haben die Bürgerlichen die objektive Werttheorie der klassischen Ökonomie völlig verworfen. Und ja, Marx hat diese Ökonomen auch mit Recht als Vulgärökonomen bezeichnet. Gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war die Arbeiterbewegung im Aufschwung, die Zweite Internationale ist gewachsen und marxistische Ideen haben sich verbreitet. Daraufhin haben die Bürgerlichen einen Gegenangriff auf die marxistische Ökonomie gestartet, unter anderem vor allem eben auch in Gestalt der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Wien ist da führend sozusagen mitbeteiligt gewesen. Ja, die Neoklassiker nehmen die Arbeitswerttheorie unter Beschuss und vor allem und sie bilden in Abgrenzung zur Arbeitswerttheorie die subjektivistische Grenznutzentheorie heraus. Also es geht jetzt nicht mehr um objektive Faktoren, um Gesetze eines Ganzen, sondern es geht um subjektive Präferenzen von einzelnen Individuen, von denen alles hergeleitet wird. Marx aber hat immer das System als Ganzes angeschaut und allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Systems versucht zu analysieren. Das ist ein wichtiger methodischer Unterschied, eben weil ein Ganzes oder ein System oft mehr ist als die Summe seiner Teile. Hier lässt wieder mal die Dialektik grüßen. Ja, wenn ich von subjektiver Psychologie von Individuen ausgehe oder zwei Individuen auf einer einsamen Insel à la Robinson Crusoe isoliere und dann austauschen lasse, dann wird es mir damit nicht gelingen, die Gesetze einer modernen kapitalistischen Gesellschaft zu analysieren. Abgesehen von den methodischen Unterschieden beruht die neoklassische Kritik an Marx auch auf einem bewussten, ich sage jetzt mal bewussten Missverstehen oder Verwirrspiel um die marxistische Terminologie. Also man setzt halt, man tut so, als ob Arbeit und Arbeitskraft das Gleiche wäre, als ob Wert und Preis das Gleiche wäre. Man behauptet, dass Marx behaupten würde, dass ein fauler Arbeiter mehr Wert produziert, wobei es irgendwie von Marx selbst widerlegt wurde, in Wirklichkeit diese Gegenargumente. Genau. Und ich meine, Marx hat nicht umsonst immer gesagt, dass nicht die Arbeitszeit das Entscheidende ist, sondern die durchschnittlich gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auf einem bestimmten technischen Niveau ist das Entscheidende für die Entstehung des Werts. Genau. Die Bürgerlichen betrachten immer nur einzelne Aspekte der Wirtschaft. Es geht halt darum, wie man über welchen Mechanismus das System kontrollieren kann. Was aber schwierig ist, weil der Kapitalismus in sich widersprüchlich ist. Das zeigt sich zum Beispiel in der Inflationsdebatte, wo die Monetaristen, Neoklassiker, Neoliberalen, wie auch immer man sie nennen will, halt glauben, dass man mit der Geldmenge und mit dem Zinssatz alles so manipulieren kann, dass die Wirtschaft rund läuft. Aber denselben mechanischen Fehler machen die viele Keynesianer, Links-Keynesianer und Anhänger der Modern Monetary Theory, die kommen halt genau von der anderen Seite. Die glauben, sie können sich Geld drucken, um Sozialreformen zu machen und irgendwie dann nicht, vielleicht nicht wirklich kämpfen zu müssen. Und sie ignorieren halt die Gefahr der Inflation dann geflissentlich. Genau. Also in welcher Form auch immer ist die bürgerliche Ökonomie immer eine Waffe im Klassenkampf gegen die Arbeiterklasse. Deswegen lernt man auf der Uni, ich habe selber die Freude gehabt, VWL zu studieren und da habe ich halt so Sachen gelernt wie, man muss halt schauen, dass die Löhne nicht so hoch werden, ein öffentliches Sozialsystem ist irgendwie schlecht, weil es gibt sowas wie Moral Hazard, wenn die Leute eine Versicherung haben, dann brechen sie sich alle den Fuß, weil sie denken, haha, ich bin eh versichert. Ja, und diese ganzen Sachen kann man dann mit mathematischen Modellen beweisen, unter Anführungszeichen. Ja, nochmal zurück zur Kehrtwende in der bürgerlichen Ökonomie, zur Neoklassik. Diese Kehrtwende hat einen Grund, nämlich weil die Arbeitswerttheorie von Marx revolutionäre Implikationen hat. Weil Marx erklärt, dass die Profite auf dem von der Arbeiterklasse produzierten Mehrwert beruhen und damit auf Ausbeutung. Das ist für die Bürgerlichen natürlich inakzeptabel. Deswegen bleiben ihnen auch die Gesetze des Kapitalismus unerklärlich. Denn gäbe es keinen Mehrwert, gäbe es keinen Profit und die Gesellschaft würde auch nie reicher werden. Beziehungsweise alle Profite würden auf Betrug beruhen. Aber Betrug macht halt niemanden reicher, weil einer wird reicher und der andere verliert. Also Gewinne und Verluste würden sich ausgleichen, wenn es keinen Mehrwert gäbe. Ja, abschließend zur praktischen Wichtigkeit zur marxistischen Ökonomie zurückzukehren. Ich glaube, das zeigt sich angesichts der katastrophalen Zustände, die auf der Welt herrschen und auch angesichts des Zustands der Mehrheit der Linken. Also wir sehen, dass der Kapitalismus von einer Krise in die nächste rutscht und immer nur die Art der nächsten Krise, also die Art, wie eine Krise bewältigt wird, zeigt schon, wie die nächste Krise auftauchen wird. Zum Beispiel, man muss extrem viel Staatsausgaben machen, um die Wirtschaft zu retten, bei Subprime, Banken retten, die Wirtschaft bei Covid retten und dann, oh Überraschung, man hat Inflation. Genau. Auf Weltebene ist der Kapitalismus schon lange nicht so instabil gewesen wie heute, aber in extrem starkem Kontrast dazu ist der Zustand der Führung der Linken, wo man, ich sagen würde, es ist ein einziges Trauerspiel. Die reformistischen Führer trauen sich mehrheitlich nicht, Wörter wie Kapitalismus, Arbeiterklasse, Privateigentum und dergleichen anzusprechen. Und daher bleiben sie auch mit ihren Forderungen zurück hinter dem, was möglich und notwendig wäre. Wenn ich als Gewerkschaftsführung die Idee habe, ich gehe in KV-Verhandlungen und dann erkläre ich den Unternehmern mit Fakten, dass es Inflation gegeben hat und bitte im Nachhinein um eine Abgleichung der Inflation, dann werde ich einen Reallohnverlust und ein Sinken des Lebensstandards einfach nicht verhindern können. In letzter Essenz ist jeder Klassenkampf ein Kampf um die Verteilung des von der Arbeiterklasse produzierten Mehrwerts. Wenn ich mich nicht traue, Begriffe wie Mehrwert oder Arbeiterklasse in den Mund zu nehmen, dann habe ich nicht nur notwendigerweise eine falsche Analyse, sondern ich kann auch und vor allem in Krisenzeiten keine einzige Sozialreform durchbringen und ich werde notwendigerweise den Sozialabbau mitverwalten, wie man es bei genügend Arbeiterparteien und Gewerkschaften sieht. Ja, der Grund der gegenwärtigen ständigen Niederlagen der Arbeiterklasse ist, dass die Führung der Arbeiterorganisationen halt einfach vor dem Kapital kapituliert hat und dem Druck der Bürgerlichen nachgegeben hat. Habe ich noch Zeit? Ja, dann würde ich noch gern kurz auf dieses Adorno-Zitat eingehen, das im Eingang erwähnt wurde. Ich lese noch mal kurz vor. Indem die Kritik der politischen Ökonomie die historische Notwendigkeit aufweist, die den Kapitalismus zur Entfaltung brachte, wird sie zur Kritik der ganzen Geschichte. Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie. Und ich habe mir halt anhand des Zitats gedacht, dass es eine falsche Idee vermitteln kann, nämlich dass es so klingen könnte, als ob Kapitalismus unvermeidlich wäre und dass es eben sozusagen nur die Seite zeigt, dass der Kapitalismus unter bestimmten Bedingungen auf einer bestimmten historischen Stufe, bei einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte notwendigerweise entstanden ist. Aber es geht halt nicht auf die Krisenhaftigkeit des Systems ein und die systemimmanenten Widersprüche und die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu stürzen. Das ist bei Adorno immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man muss halt sagen, okay, der Kapitalismus war historisch fortschrittlich, er hat die Produktivkräfte enorm entwickelt, auf beispiellose Art und Weise und hat der Menschheit enormen Reichtum und enorme Möglichkeiten beschert. Aber heute ist es nicht mehr der Fall. Heute kann der Kapitalismus die Produktivkräfte nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Und die Hauptgründe dafür sind das Profitprinzip, sprich auch das Privateigentum und die Nationalstaaten, die der Produktion eben Grenzen auferlegen. Und ich glaube, man muss eben, also das Revolutionäre am Marxismus ist, dass man eben beides hat. Man erklärt objektiv, wie der Kapitalismus entstanden ist, aber man erklärt eben auch, dass es sich nicht um ein immerwährendes System handelt, dass das Problem nicht eine sogenannte menschliche Natur oder irgendwas Überhistorisches wäre, sondern dass der Kapitalismus halt eigene Gesetze hat, seine eigenen Widersprüche schafft und dass man eben genau da ansetzen kann, um den Kapitalismus zu stürzen. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du das habe ich scheinbar nicht getan. Danke dafür. Genau, als nächstes wäre dann Herr Wolf. Sind Sie bereit? Da bin ich, danke. Für mich ist eine große Freude und eine Ehre, auf dieser Konferenz der Platypus Affiliated Society sprechen zu können, deren Aktivitäten ich seit ihrer Gründung mit Interesse und Sympathie verfolgt habe. Eine ganz kurze Bemerkung zu dem vorigen Referat. Ich teile vieles davon, aber man muss eigentlich noch ein bisschen sorgfältiger sein. Zum Beispiel die Rede vom Kapitalismus haben Marx und Engels mit Recht kaum verwendet. Es geht um die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften im Plural. Und das ist was Komplexeres. Und die Entgegensetzung von bürgerlicher und marxistischer Ökonomie halte ich auch für eine schwere Missweisung, weil die Kritik der politischen Ökonomie ist eben keine Ökonomie. Die geht über die Ökonomie hinaus. Ist immer auch eine Theorie des Klassenkampfs. So, ich jetzt zu meiner Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Also erstens, was ist bürgerliche politische Ökonomie und warum entwickelt Marx eine Kritik an ihr? Bürgerliche politische Ökonomie gibt es für den reifen Marx in zweierlei Gestalt. Als klassische politische Ökonomie, welche erst noch unentwickelte Form wissenschaftlicher Einsicht in die politische Ökonomie der die modernen bürgerlichen Gesellschaften beherrschenden kapitalistischen Produktionsweise produziert hat, sowie als Vulgärökonomie, welche durch Propagierung der oberflächlichen Gestalten der entwickelten kapitalistischen Ökonomie jede Einsicht in deren Widersprüche blockiert. Hier ist anzumerken, dass die sogenannte Neoklassik, die immer noch die wirtschaftswissenschaftliche Debatte beherrscht, eine spezifische Entwicklung in Richtung einer formalen Verwissenschaftlichung dieser Vulgärökonomie ist, wie sie von Marx nicht bearbeitet und in der marxistischen Tradition vernachlässigt worden ist. Also da muss man zum Teil früher aufstehen, als ihnen zu sagen, ihr seid Vulgärökonom. Marx' Kritik ist also eine doppelte. Einerseits eine polemische Zurückweisung der Vulgärökonomie und eine kritische Unterscheidung zwischen den wissenschaftlichen Einsichten und den ideologischen Illusionen der klassischen politischen Ökonomie von Smith bis Ricardo. Diese hat das Problem, dass die marxische Kritik der Vulgärökonomie nicht ausreicht, um die Neoklassik wirklich triftig zu kritisieren, sowie andererseits eine kritische Unterscheidung zwischen den wissenschaftlichen Leistungen und den ideologischen blinden Flecken auch der klassischen politischen Ökonomie. Marx' Kritik der politischen Ökonomie entziffert die Erscheinungsform moderner ökonomischer Prozesse, indem es sie als Effekte grundlegender Verhältnisse von Warenaustausch und kapitalistischer Ausbeutung begreift, die dann im Kapital in ihrem medialen Durchschnitt als ein Ganzes, nicht als eine Totalität, theoretisch rekonstruiert werden. Und die immer wieder, insbesondere an den von Marx betonten Grenzen der dialektischen Darstellung, als Resultate des Klassenkampfs der zentralen modernen Klassen, der Kapitalisten und der Arbeiterklasse aufgezeigt werden. Während die bürgerliche politische Ökonomie diese gegebenen Verhältnisse als solche affirmiert und für historisch alternativlos erklärt, macht die marxische Kritik daran deutlich, dass die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften historisch erkämpft ist und auch immer wieder in ihren Krisen bekämpft bzw. grundsätzlich auch überwunden werden kann. Zweitens, wie verhält sich diese Kritik an der politischen Ökonomie zu seiner Kritik des Sozialismus? Der zentrale Punkt der marxischen Kritik an den frühen Sozialismen ist immer wieder, dass diese an den Formen der erscheinenden Oberfläche, insbesondere der Freiheit und Gleichheit der WarenbesitzerInnen, ansetzen und so der Illusion von Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham, wie Marx es im Kapital nennt, verhaftet bleiben. Damit unterwerfen sie sich jedenfalls letztlich der Logik der Reproduktion der bestehenden Herrschaftsverhältnisse und produzieren nur illusionäre Auswege, in denen dann eben doch alles wieder auf Privateigentum und Bentham hinausläuft. Dadurch entwerfen sie eine nur scheinbar radikale Perspektive, die aber letztlich immer wieder nur auf die Unterwerfung unter die bestehenden modernen Herrschaftsverhältnisse hin orientiert, also den wirklichen Befreiungskampf verhindert, der nur möglich wird, wenn diese so scheinbar so naheliegende Perspektive von Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham konkret überwunden wird. Dies wäre und ist die Aufgabe eines lebendigen Marxismus, dessen zentrale Elemente ich in der Kritik der politischen Ökonomie, der Kritik der Politik und den praktischen Interventionen von Marx und Engels in die kommunistische bzw. sozialistische Bewegung sehe. Endlicher Marxismus ist demgegenüber zu betonen, denn es gibt eben auch feministische Einsichten, es gibt Einsichten der Drittwelttheorie, es gibt Einsichten der Radikalökologie, die nicht einfach als sozusagen Nebenprodukt der marxistischen Theorie reproduziert werden können. Drittens, was ist das spezifisch Politische daran? Das ist eine komplizierte Frage, zumal in dieser von Marx ausgearbeiteten Kritik der politischen Ökonomie die gesamte Staatsfrage noch draußen geblieben ist. Ich denke aber, hier lässt sich immerhin festhalten, dass Marx zeigt, dass die kapitalistischen Verhältnisse als solche immer schon politisch sind, da es sich bei ihnen um moderne Herrschaftsverhältnisse handelt, also um Verhältnisse, in denen sich in diesem Fall Klassenverhältnisse, Ausbeutung und unpersönliche Herrschaft als solche reproduzieren. Die spezifisch politische Frage, wie der Klassenkampf in Politik im engeren Sinne zu übersetzen, beziehungsweise auf den modernen Staat und seine Staatsapparate zu beziehen ist, hat Marx nicht in seiner Kritik der politischen Ökonomie, sondern in seiner in den Spätschriften entwickelten Kritik der Politik bearbeitet, mit dem zentralen Begriff der Diktatur des Proletariat, die auf diesem Kongress nochmal genauer diskutiert werden wird. Dennoch ist die Frage, wie es denn gelingen kann, die Verhältnisse zwischen Lohnarbeit und Kapital als solche radikal zu politisieren, von zentraler Bedeutung für jeden Erneuerungsversuch einer Strategie der sozialistischen Transformation. Wie kann es gelingen, die immer wieder ausbrechenden spontanen Klassenkämpfe auf eine Weise zu organisieren und zu radikalisieren, die sich weder als sektierisch abspalten und isolieren lässt, noch auch als ein bei allen Widerständen doch grundsätzlich willkommenes Innovationspotenzial in die Funktionsweise der ideologischen Staatsapparate der Arbeitswelt gleichsam aufgesogen werden kann? Viertens, inwiefern ist seine Kritik an der politischen Ökonomie dialektisch? Auch dies ist eine äußerst komplizierte Frage, zumal unter dem Stichwort der Dialektik immer wieder Versuche unternommen werden, Marx rückwirkend wieder in den Kreis Hegelianer einzugemeinden, was ich für völlig falsch halte. Damit stehe ich allerdings vor dem Problem, Marx so zu lesen, dass er mit der modernen formalen Logik kompatibel ist, was allerdings meines Erachtens auch jetzt auch gut machbar ist, wenn man die Formalität dieser Logik wirklich ernst nimmt. Aus dieser meiner Sicht gibt es zwei große Themen der Dialektik in Marx' Kritik der politischen Ökonomie und auch in seiner Kritik der Politik. Zum einen das eigentlich triviale Thema Marx' Rückgriff auf Hegels Logik zur Darstellung komplexer Relationsbegriffe, etwa in der Marx'schen Wertformanalyse, wie sie in der damaligen Schullogik einfach nicht zur Verfügung standen, als solchen zu begreifen und zu dechiffrieren. Zum anderen das Thema der adäquaten theoretischen Darstellung von Antagonismen und ihren Austragungsformen in historischen Kämpfen. Allen Versuchen, wie sie seit Friedrich Engels immer wieder unternommen worden sind, diese Problematik der Darstellung von Antagonismen über die theoretische Rekonstruktion der Herrschaft struktureller Verhältnisse in modernen bürgerlichen Gesellschaften hinaus auszudehnen, halte ich für misslungen, was wohl auch Engels selber klar gewesen sein dürfte. Deswegen er meines Erachtens von der Publikation seiner entsprechenden Ausarbeitung abgesehen hat. Eine produktivere Aufgabe für die heutige Debatte sehe ich darin, die konkreten Antagonismen und Kampfformen zu rekonstruieren und in ihrer spezifischen Dynamik zu begreifen, wie sie meines Erachtens die Reproduktion nicht nur des Kapitalverhältnisses von Proletariat und Kapital im Klassenkampf, sondern auch etwa den herrschaftlich strukturierten modernen Geschlechter-, Dependenz- und Raubbauverhältnissen zugrunde liegen und sie grundsätzlich auch überwindbar machen. Da dies immer auch einen produktiven Umgang mit realen Widersprüchen zum Inhalt hat, kann es durchaus in einem materialistischen Sinne dialektisch genannt werden. Fünftens, inwiefern lässt sich durch eine Rückkehr zu Marx' Kritik der politischen Ökonomie der Kampf um den Sozialismus heute reaktualisieren? Marx' Kritik der politischen Ökonomie lässt uns ganz grundsätzlich erkennen, dass die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften, wie sie heute weltweit vorliegen, auch wenn es noch nicht erfasste gesellschaftliche Reproduktionsmuster auf der Grundlage vormoderner Produktionsweisen gibt, keineswegs historisch alternativlos ist. Marx' Kritik der politischen Ökonomie macht es möglich, allen neoklassischen Ideologien der Freiheit durch Markt entgegenzutreten und wirkliche Befreiung einzufordern und sich von den kautskianischen und stalinistischen Deformationen des Marxismus zu befreien, denen auch die trotzkistischen und maoistischen Alternativen nicht wirklich haben entkommen können, etwa aufgrund ihres Festhaltens an einer letztlich mechanistischen Geschichtsphilosophie im Sinne des Histomat. Für einen Wirtschaftskampf. Wolf, Sie haben noch eine Minute. Ich wollte nur Bescheid sagen, Sie haben noch eine Minute. Sie könnten dann zur Not auch in Ihrer Antwortrunde, weil Sie ja schon ein wenig geantwortet hatten, dann noch etwas sagen. Dann sage ich nur das eine, das will ich dann nochmal spezifizieren. Es geht heute um einen wirksamen Kampf um den Sozialismus oder Kommunismus. Und das muss über die Alltagskämpfe hinausgehen, aber muss auch immer an sie anknüpfen. Und das ist die schwierige Aufgabe. Damit mache ich Schluss. Vielen Dank. So, dann Herr Quadfaser, sind Sie bereit? Test. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Dann fange ich jetzt. Ich fange jetzt an, ne? Gut. Ja, genau. Also ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Wäre natürlich gerne auch vor Ort gewesen. Was ist das Kritische an der Kritik der politischen Ökonomie? Man könnte ganz einfach sagen, sie knüpft an die moderne Philosophie an. Schon Kant hat ja gesagt, dass allein der kritische Weg noch offen steht. Das heißt, die Zeit, wo Leute aus dem hohlen Bauch irgendwelche dogmatischen Systeme entwerfen, zu Ende ist. Aber Marx hat ja mehr gemacht als nur, wie Kant es hat, bestimmte Gruppen und auf ihre Grenzen hinzubestimmen. Marx Kritik ist ja tritt auf Gesellschaft. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, wie Gesellschaft überhaupt ein Gegenstand der Kritik sein kann. Marx Antwort bekanntlich ist, dass die Gesellschaft in sich selber zerrissen ist, in sich selber widersprüchlich oder mit anderen Worten über sich hinausweist und sich dadurch überhaupt erst kritisierbar macht. In der Theoriegeschichte Marxens finden sich, grob gesagt, zwei Kritikmodelle. Das erste ist das aus der deutschen Ideologie, was noch sehr klassisch sich abarbeitet an eben den politischen Konkurrenten seiner Zeit, den jungen Hegelianer, später dann ja noch Proudhon, die genau das tun, was Kant studiert hat, nämlich dogmatisch Modelle entwerfen und sie dann der Realität aufpflanzen wollen. In der deutschen Ideologie versucht Marx ja gerade das, die Hybris des Geistigen, gelassene Denken auf das zurückzuführen, was er den realen gesellschaftlichen Lebensprozess nennt. Und in dem Sinne nimmt er bemerkenswerterweise dort ja vom Ideologieverdacht, unter der Philosophie, Theologie, Juristerei und so weiter stellt, die politische Ökonomie explizit aus. Im Kommunistischen Manifest findet man ja sogar so ein bisschen die Idee, dass die kapitalistische Produktionsweise selber eine Art praktische Ideologiekritik ist. Am bekanntesten natürlich in dem Satz über die alles Ständische vergeht, alle statischen Verhältnisse verdampfen und die Menschen sind gezwungen, sich mit nüchternen Augen selber anzugucken. Später allerdings wird Marx gegen gerade diese Art von Nüchternheit extrem skeptisch. Wenn man sich das Kapital anguckt, ist es ja gerade eine durchgeführte Ideologiekritik der politischen Ökonomie, deren Problem es gerade nicht ist, zu abgehoben zu denken, sondern ganz im Gegenteil, zu sehr befangen zu sein im gesellschaftlichen Lebensprozess, als dass sie diesen noch zu überblicken vermöchte. Der Vorwurf an Ideologiekritik lautet häufig ungefähr so, wie sich da überhaupt einer anmaßen könnte, sich in alle zu stellen, zu behaupten, es besser zu wissen, ist das nicht elitär? Aber die Wahrheit ist natürlich umgekehrt. Gerade weil Ideologie etwas gesellschaftlich Notwendiges ist, gerade weil sozusagen die Befangenheit im Produktionsprozess dafür sorgt, dass die gesellschaftlichen Formen sich sozusagen automatisch im Kopf reproduzieren. Gerade weil es also mit anderen Worten keine Position ausgibt, von der man eine Gottesaugensicht auf die Welt hat, gerade darum ist Ideologiekritik überhaupt die notwendige und einzige Methode, den Gegenstand in den Griff zu kriegen. Es gibt keinen Blick von außen, sondern es gibt eben den Selbstbetätigen, sich für einen Reim darauf machen. Das heißt aber auch, wenn nach Marx Ideologie Ergebnis der Widersprüche der Gesellschaft selbst ist, also sich die Widersprüche der Gesellschaft im widersprüchlichen Denken über sie abbilden, dann stößt man auf diese Widersprüche wiederum nur dadurch, dass jeder Versuch, sich einen solchen Reim zu machen, selbst wieder nur im Widerspruch endet. Deshalb überhaupt die berühmte Äquivation im Untertitel des Kapitals, der Kritik der politischen Ökonomie, beides meint, eine Kritik der tatsächlichen Ökonomie, der Produktionsweise, wie eine Kritik dessen, was damals eben der Fachdisziplin, die damals eben politische Ökonomie hieß und heute dann eben Volkswirtschaftslehre. Es gibt mit anderen Worten die der Linken so beliebte Trennung zwischen Ideologiekritik und Realanalyse nicht. Die Vorstellung Ideologiekritik ist, wenn man so, sich mit dem beschäftigt, was so Leute in Talkshows sagen, während Realanalyse das ist, was man dann im Wirtschaftsteil der FAZ liest und sich daraus dann mit Teilen und Fakten irgendwie den Krisenprozess des Kapitals nachweisen versucht. Aber der Witz ist eben, dass die Formen der Vergesellschaftung einfach nie unvermittelt zu haben sind, weder in der Talkshow noch auf der Wirtschaftsseite der FAZ. Wenn aber Gesellschaftskritik als Ideologiekritik im marxischen Sinne dieser Art von kritischem Zirkel sich bewegt, also auf die Widersprüche im Denken sind Folge der Widersprüche in der Gesellschaft, aber die Widersprüche in der Gesellschaft kann ich nur darüber entdecken, indem ich gucke, was für Widersprüche sich bei allen beteiligten Leuten im Denken abbilden, bleibt die Frage, wie kommt man aus dem Zirkel wieder heraus? Oder anders, was ist eigentlich dann das Wahrheitskriterium der Kritik? Und da wäre meine Antwort, das Wahrheitskriterium der Kritik nach Marx kommt aus der Zukunft. Gemeint ist damit das paradoxe Verhältnis, das ist nämlich ihr praktisch entgegenzustellen, sie zu verändern zu wollen, kann ich nur, wenn die Gesellschaft mir das auch ermöglicht, wenn es also etwas gibt an der Gesellschaft, das es mir überhaupt erlaubt, sie aus dieser Perspektive zu betrachten. Anders ausgedrückt, wenn es überhaupt einen Moment gibt in der Gesellschaft, wie es mir erlaubt, diese Gesellschaft hier, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, als Vorbedingung einer befreiten, vernünftigen Gesellschaft zu denken und sie somit praktisch unter diese Bestimmung zu setzen. Was bedeutet das heute? Gibt es diese Momente, worin die Kritik sich eben auch affirmativ zu ihrem Gegenstand verhalten muss? Gibt es diese Momente heute noch? Ja und nein. Das Problem ist ja, je mehr Möglichkeiten die Gesellschaft sieht, die also dann auf das andere, neue, bessere verweisen, und das tut sie täglich und seit Hunderten von Jahren, je mehr Möglichkeiten also akkumuliert sind in dieser Gesellschaft für ein Besseres, desto mehr Wahnsinn muss diese Gesellschaft gleichzeitig produzieren, damit die Menschen aus Freiheit diese Möglichkeiten ungenutzt lassen. Herr Quadfasel? Sich aus Freiheit schicken. Letztes. Herr Quadfasel, hören Sie mich? Und deswegen gilt, ja, ich höre dich. Auch für Sie, Sie haben jetzt noch eine Minute Zeit, genau, dass Sie zum Ende finden. Und ganz kurz schon mal in die Runde, Entschuldigung, wegen den technischen Schwierigkeiten. Alle können dann auch noch mal nachfragen bei gewissen Punkten, die vielleicht der Herr Quadfasel noch mal ausführen soll. Danke, den letzten Satz dann bitte. Danke. Der letzte Satz ist, es wird immer schlimmer, ohne dass es je besser gewesen wäre. Okay. Genau, also wir können dann hoffentlich vielleicht mit den gezielten Fragen dann nochmal auf ein paar Punkte eingehen beim Herrn Quadfasel, weil die Verbindung leider nicht ganz so super ist. Aber genau, nochmal zu kurzen Erinnerungen. Denkt dran, vielleicht jetzt schon mal ein paar Fragen zu formulieren, wenn wir dann gleich das Publikum, insofern Eröffnung, also die Interaktion mit dem Podium, weil jetzt kommt dann die Antwortrunde. Sprecher, Sprecherinnen haben nochmal so 3 bis 5 Minuten Zeit. Und ich würde sagen, die gleiche Reihenfolge machen wir jetzt gerade nochmal. Das heißt, Vera, du darfst. Ja, danke. Ich kann jetzt leider nicht auf alles eingehen und es war auch schwer verständlich. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht, also von der Übertragungsqualität. Ich hoffe, wir reden jetzt nicht irgendwie aneinander vorbei oder so. Ja, was mir interessant vorgekommen ist, Input von Frieda Otto Wolf war diese, dass die Neoklassik halt so eine Verwissenschaftlichung der Vulgärökonomie ist. Aber gleichzeitig hat er gesagt, dass es eben nicht, dass der Marxismus nicht ausreichen würde, um die Neoklassik zu kritisieren. Ich kenne diese Diskussion. Ich habe auch selbst VWL studieren dürfen und ich habe nie ein einziges Argument gegen den Marxismus dort gehört. Es sind Verdrehungen, es ist irgendwie Sachen, wo ich nicht mal das Kapital lesen muss, um das beantworten zu können, sondern wenn ich nur Lohnpreis Profit gelesen habe oder gar nur das Kommunistische Manifest und das verstanden habe, dann kann ich diese Sachen, die auf der Uni gegen den Marxismus vorgetragen werden, eigentlich entkräften. Es ist natürlich schwierig, in einem 10-Minuten-Statement jetzt eine Weltanschauung zusammenzufassen. Deswegen kann es notwendigerweise verkürzt klingen. Mir ist es wichtig, immer wieder sich auch die praktischen Auswirkungen der Theorie anzuschauen. Also eine Theorie ohne Praxis ist halt irgendwie sinnlos. Und für den Marxismus ist die Praxis halt zentral. Und ich würde jetzt nicht verstecken, was ich denke, sondern ich denke, eine Revolution ist notwendig und dass es notwendig ist, eine revolutionäre Partei aufzubauen. Viele andere, keine Ahnung, ich habe auch mal das Glück gehabt, Althusser lesen zu dürfen, aber da brauche ich mir gar noch nicht die Theorie anschauen. Da brauche ich nur schauen, was hat dieser Herr 1968 in Frankreich gemacht. 1968 ein Generalstreik von 10 Millionen Arbeitern. Alle haben erwartet, dass die KP die Macht übernimmt. Was passiert? Na, die KP macht gar nichts, weil sie überhaupt kein Interesse an einer Machtübernahme hatte. Und im Nachhinein, und Althusser macht so Theorien über Überdetermination und ideologische Staatsapparate und dass es voll schwierig ist, im Westen eine Revolution zu machen. Dabei sage ich, der entscheidende Unterschied zwischen Frankreich 68 und Russland 1917 ist, dass es 1917 in Russland eine bolschewistische Partei gab und in Frankreich nicht. Und die KP halt null Interesse an einer Überwindung des Kapitalismus hatte. Und dann kann ich jetzt natürlich viel theoretisieren, aber das sind halt die praktischen Auswirkungen dafür. Ich bin es auch gewohnt, dass man als Revolutionär jetzt als mechanisch oder verkürzt oder so dargestellt wird. Ich kann auch gut damit leben. Aber ich glaube, man sollte sich halt immer auch die Auswirkungen anschauen. Und ich war selbst lange in der sozialistischen Jugend aktiv und da waren die sogenannten Neomarxisten sehr beliebt, um die revolutionäre Strömung anzugreifen. Und da habe ich halt all diese Argumente auch schon mal gehört, dass die Leninsche Staatstheorie verkürzt ist und dass es irgendwie alles nicht so einfach ist. Und ich glaube, wenn man sich die praktischen Beispiele anschaut, dann sieht man, und ich glaube, gerade in der Welt, wie wir sie heute haben, wo es irgendwie eigentlich nicht nur eine Krise nach der anderen gibt, sondern irgendwie enormes revolutionäres Potenzial, wo in Sri Lanka eigentlich gerade eine Revolution stattgefunden hat, nur aber die Arbeiterklasse nicht die Macht übernehmen konnte, weil es halt keine Alternative angeboten wurde. Dasselbe war 2019 in Chile. Dann, Vera, ganz kurz, ja? Du müsstest dann zum Ende kommen. Ja, ja, ich bin schon fast Perfekt. Am Ende, sorry. Ich glaube, man soll nicht nur theoretisieren, dass eine Revolution schwierig ist und dass die Arbeiterklasse angeblich verbürgerlicht ist, sondern man soll als Linke halt oder als Revolutionär, es ist die Aufgabe, halt eine revolutionäre Partei aufzubauen und das anzubieten, eine Alternative anzubieten, weil Revolutionen gibt es irgendwie immer wieder. Wir brauchen uns nur auf der Welt umschauen. Nur das Problem ist, dass die Linke halt meistens reformistisch ist und ja, dann es halt natürlich nicht zu einer Überwindung des Kapitalismus kommt. Dankeschön. Dann Herr Wolf, Sie dürfen. Ja, ganz kurz. Also ich habe nicht behauptet, dass der Marxismus nicht reicht, um die Neoklassik zu widerlegen, sondern dass Marx und Engels das nicht gemacht haben und dass die Marxisten das weitgehend auch noch nicht gemacht haben, weil sie sich mit der Kritik der Vulgärökonomie begnügt haben. Und da muss man schon ein bisschen früher aufstehen, um die Neoklassik zu kritisieren, die ja eigene Grundlagenkonstruktionen vorgenommen hat. Ich würde aber jetzt einfach nochmal meinen Schluss vorlesen. Für einen wirksamen Kampf um den Sozialismus wäre es erforderlich, diesen nicht nur, aber auch auf gewerkschaftliche Alterskämpfe zu beziehen, wie sie immer wieder stattfinden, sondern auch mit den anderen Befreiungskämpfen im Sinne eines radikalen Bündnisses der systemkritischen Kräfte zu verknüpfen und vor allem wieder adäquate Formen des Kampfes in und gegen die ideologischen und repressiven Staatsapparate zu erfinden, wie sie seit der Niederlage der Pariser Kommune immer umfassender entwickelt worden sind. Hierin gehört selbstverständlich auch die kritische Analyse der Entwicklung der UdSSR, der Entwicklung des sozialistischen Lagers in Europa, aber auch der eigenständigen Versuche eines sozialistischen Übergangs in China oder in Ländern des globalen Südens. Also eine sehr reichhaltige und komplexe Dimension der historischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Das ist kein Argument, dass man jetzt nichts machen soll. Aber das ist ein Argument, dass man das, was man macht, tatsächlich versucht, auf einer möglichst gründlichen Durchdringung und Erklärung und Verständnis dessen, was im 20. Jahrhundert passiert ist, wo ja ziemliche Katastrophen passiert sind, gerade aus der Perspektive von Marxistinnen, dass man das eben wirklich aufarbeitet. Hier kann in der Tat in den Grenzen der Durchsetzung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in diesen Gesellschaften eine marxistische Analyse der spezifischen, überdeterminierten Antagonismen in diesen Gesellschaften einen wichtigen Beitrag auch zur politischen Orientierung leisten. Im Sinne einer Entfaltung radikaler Kämpfe, die über konkrete Verbesserungen hinaus eine Perspektive der Überwindung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften aufbaut. Ich wollte jetzt noch mal spezifisch eingehen. Habe ich noch einen Moment? Eher nicht. Eine Minute hätten Sie noch. Gut. Also ich glaube, die These von der Unvermeidlichkeit der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ist in der Tat falsch. Es hat immer wieder historische Kämpfe um die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise gegeben. Und Krisen sind immer auch Gelegenheit für Brüche. Zum Beispiel im Kampf um Normalarbeitstag. Das wird so in der Lektüre heute immer als reformistischer Kampf abgetan. Für Marx war das ebenfalls ein potenziell revolutionärer Kampf. Und auch in den großen Krisen des 20. Jahrhunderts hat es diese Gelegenheiten gegeben. Sie sind nicht wahrgenommen worden. Und erschwerend kommt hinzu, das sollte man auch reflektieren und analysieren, es hat die Scheinalternativen des Faschismus gegeben, was ich auch für die gegenwärtige Situation für ausgesprochen wichtig halte. Wenn man sich Trump anguckt, der stellt ja eine solche Scheinalternative wieder dar. So, das war's dann. Ich versuche einfach mal laut zu sprechen. Ja, mach ich auch mal. Oder so. Ja, nicht das. Wir haben ja noch ein Mikrofon. Ja, danke schön, Herr Quadfase. Sie haben dann auch noch mal. Okay, ich versuche es noch mal. Es tut mir natürlich leid, wenn die Verbindung so schlecht ist. Ich bin mir immer so schrecklich unsicher, ob die Vorstellung, wenn die Linken nur alles richtig machen würden, dann hätten wir ja schon die Revolution. Aber leider waren die Parteien zu mystisch oder die Leute sind nicht früh genug aufgestanden, um die Neoklassik zu kritisieren. Wenn sie das aber getan hätten, dann wäre die Arbeiterklasse mit wehenden Fahnen zu ihnen geströmt. Das übersieht meines Erachtens, dass der Widerspruch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur zwischen Kapital und Arbeit, wie das dann gern genannt wird, also zwischen kapitalistischer und Arbeiterklasse verläuft, sondern auch in den Subjekten selber. Wer nichts hat zu verkaufen als seine Arbeitskraft, für den sind die Interessen eben auch immer in sich widersprüchlich konstituiert. Er oder sie muss ja einerseits immer versuchen, das Beste für sich rauszuhandeln, rauszuschlagen, das heißt dem Kapital alles abtrotzen, was nur geht, und andererseits immer im Kopf behalten, oh je, wenn ich jetzt zu weit gehe, dann bricht, wenn ich also den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess gefährde, dann kann es ja sein, dass ich am Ende nicht mal mehr ausgebeutet werde. Das Problem, was also alle Leute, die Gewerkschaftsarbeit machen, haben, wenn ihnen ihre Mitarbeiter sagen, oh, jetzt geh mal bloß nicht zu weit, dann wird der Standort dicht gemacht. Was ich damit einfach sagen will, die Mythologisierung davon, dass die Arbeiterklasse eigentlich immer bei Fuß steht und nur darauf wartet, loszuschlagen, wenn die Leute entweder mit der richtigen Theorie oder mit der richtigen Partei endlich sich an die Spitze stellen, das halte ich, wie gesagt, für ein Pfeifen im Walde. Dankeschön. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir ja die Platypus Review, unsere Zeitung, rausbringen und auch alle herzlich dazu willkommen sind, auch die Panelisten, noch mal ausführlich auf das Podium zu reagieren. Genau, dazu sind alle eingeladen. Ansonsten würde ich jetzt die Fragerunde eröffnen und würde mich freuen, wenn wir schon ein paar Meldungen. Genau, meldet euch einfach und wir haben ein Mikro, das geht dann rum und genau. Ja. Mhm. Hallo? Ach gut. Danke nochmal an alle. Ich hatte eine Frage an Lars. Weil ich nicht alles wirklich verstanden habe, was du am Anfang gesagt hast. Und ich fand besonders interessant, wie du davon gesprochen hast, inwiefern das Wahrheitskriterium von Marx in der Zukunft lag. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was du damit konkret gemeint hast. Und ich wollte dich nochmal fragen, ob du das vielleicht nochmal ausführen könntest. Ja. Herr Quadfasel, haben Sie die Frage verstanden? Einfach nur wegen. Perfekt. Ja, ich verstehe euch perfekt. Perfekt. Was ich damit meine ist, und das ist ja die Frage überhaupt, wieso lässt sich Gesellschaft überhaupt kritisieren? Das ist eine alles andere als verständliche Idee. Und bei Marx gibt es ja immer diese Konstruktionen, die zum Teil sehr bombastisch auftreten, von das, was man dann auch in der Schule lernt. Notwendige Stufenfolge, wo dann erst der Urkommunismus, dann kommt Erbenhaltergesellschaft, dann Feudalismus, dann Kapitalismus, dann Sozialismus und als so eine Art naturnotwendigen Ablauf. Das halte ich tatsächlich für eine Hilfskonstruktion, die es überhaupt ermöglicht, so etwas wie Gesellschaftskritik zu treiben. Aber es hat insofern die Wahrheit, als es sagt, nur indem ich mir diese Gesellschaft als eine Vorstufe zum Sozialismus denken kann, kann ich sie vernünftig begreifen. Und es ist nicht sozusagen die ewig gleiche Vorgeschichte, wo es Herrscher und Beherrschte gibt und arme Teufel, denen ihre Arbeit abgepresst wird und ein paar Leute da oben, die das dann verprassen. Sondern die spezifische Differenz eben ist, dass es in der bürgerlichen Gesellschaft Potenziale zu etwas Besserem gibt, dass sie eine dynamische Gesellschaft ist. Mit anderen Worten, das, was im Kommunistischen Manifest beschrieben wird, dass sie ihre Grundlagen beständig umwälzt, beständig das Neue hervorbringt, aber bislang natürlich dieses Neue immer in den Dienst nur des Immergleichen von Herrschaft gestellt wird. So, und ich mir also überlege, von einer befreiten Gesellschaft, was wären dann die Bedingungen, die ich vorfinden kann in der bürgerlichen Gesellschaft? Zum Beispiel Entfaltung der Produktionskräfte, Begriff des Individuums, Entfremdung des Menschen von seinen Arbeitsbedingungen, dass man nicht automatisch Bauer geboren ist, bloß weil man von Bauern abstammt. All diese Dinge, die machen es überhaupt nur möglich, sozusagen mit den Augen der Vernunft auf diese Gesellschaft zu blicken. Das ist so ein bisschen das, was ich damit gemeint habe. Vielen Dank. Wir hatten auch schon andere Meldungen, habe ich gesehen. Oder gibt es von unseren Panelisten noch jemanden, der auf den Wahrheitsgehalt-Moment noch was sagen möchte? Ansonsten war sie ja generell konkret auf den Herrn Quadfasel gerichtet. Gut. Ah, Herr Wolf. Ja, ich denke mir, also die Frage des Wahrheitskriteriums ist in der Tat von zentraler Bedeutung. Und zum Beispiel einflussreiche Lektüren von Marx versuchen das praktizistisch auszuklammern. Die Frage der Wahrheit der marxischen Theorie einfach darauf zu reduzieren, dass sie in der Praxis funktioniert. Das ist ein Missverständnis. Sondern die Frage der Wahrheit ist in der Tat ernsthaft zu stellen, als Frage der wissenschaftlichen Wahrheit, aber dann auch als die Frage der Umsetzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnis in Politik. Und diese Umsetzung ist nichts Einfaches und Selbstverständliches, sondern selber ein kreativer Prozess. Lenin hat das als den höchsten Moment der wissenschaftlichen Analyse bezeichnet. Und das ist meines Erachtens falsch. Die wissenschaftliche Analyse schlägt nicht an ihrem höchsten Moment in politische Praxis um, sondern sie muss in politische Praxis übersetzt und umgesetzt werden. Und das ist ein durchaus schöpferischer Akt. Und da würde ich dann nochmal sagen, dieser schöpferische Akt, den sollten und können nicht Parteiintellektuelle leisten, sondern die muss die wirkliche Bewegung, also die Kreativität der Massen, der Multitudo, die müssen das zustande bringen. Und in der Tat können Parteien dabei eine wichtige Rolle spielen. Das will ich gar nicht leugnen. Aber dass sie das sozusagen dann selber tun und dann nur noch in die Massen hineintragen, halte ich für ein ganz schwerwiegendes Missverständnis. Vielen Dank. Hier vorne ist ganz hinten. Genau, Mikro kommt wegen der Aufnahme. Hätten wir es gerne auf Mikro. Ja, also zuerst einmal hätte ich auch eine Frage, mal, weil ich vom Lars den Vortrag nicht vollständig akustisch verstanden habe. Und zwar, um was es da gegen Ende ging. Gegen Ende des Vortrags um irgendwelche Möglichkeiten, aber ich habe halt irgendwie das kaum verstanden. Und dann wollte ich jetzt noch sagen, also einerseits wegen dieser Frage der Praxis, also Marx sagt auch eigentlich, dass die Bewegung aus der Masse kommen muss und dass halt die Führung die Rolle hat, irgendwie die Massen in die richtige Richtung zu lenken oder so ähnlich. Und Dann ja, was habe ich dann noch gehabt? Wir können es auch erstmal dabei lassen. Du kannst dich ja dann nochmal melden. Also kannst du nochmal ganz konkret deine Frage stellen? Also die Frage war, wenn ich richtig verstanden habe, dass der Herr Quadfasel nochmal so seinen Schluss. Ich versuche es nochmal. Vom Eingangsstatement, Herr Walter, dass Sie. Ihr Ende gerade nur nochmal sagen. Es hängt zusammen mit der Idee der Wahrheit aus der Zukunft. Und dass ich als Kritiker, Kritikerin sowohl ein antagonistisches Verhältnis zu dieser Gesellschaft habe, ich will sie abschaffen, wie auch ein affirmatives. Ich muss etwas darin entdecken, sagen wir mal ganz einfach, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So, und einerseits produziert diese Gesellschaft Beständige, die unter den richtigen Bedingungen ganz wunderbar könnten. Zum Beispiel Stereoanlagen oder das Internet oder was auch immer. Die es aber gleichzeitig immer um das, was an ihnen tatsächlich vernünftig wäre, bringt, eben zum Beispiel das Internet einfach ein Organ, also ein allgemeiner Schnatterbude ist, wo Leute sich drin austoben, statt was Vernünftiges zu machen. Und das meine ich damit, dass je mehr Möglichkeiten, je mehr Freiheitspotenziale diese Gesellschaft hervorbringt, desto mehr muss sie gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leute sie nicht ergreifen, sondern freiwillig weiterhin in Unfreiheit leben. Und das geht nur wiederum, indem, die ganzen Wahnsinnsideologien, sich genau dafür sorgen, dass diese Möglichkeiten zum Besseren nicht ergriffen werden. Und genau deswegen gibt es sozusagen das politische Problem, dass je mehr Potenziale zum Besseren eine Gesellschaft enthält, desto mehr furchtbare Barbarei muss sie gleich entfesseln, bis hin zu zwei Weltkriegen und um sozusagen die Leute bei der Stange zu halten. Und das ist das Paradox der Gesellschaftskritik. Und deswegen der Satz, dass es immer schlimmer wird, ohne dass es je besser war. Dankeschön. Herr Wolf, Sie melden sich. Sie dürfen gerne auch noch kurz was dazu sagen. Wir wollen nur versuchen, alle Fragen dann noch dran nehmen zu können. Ich glaube, an der Stelle ist eine interessante Debatte möglich. Also ich glaube eben, dass die Erfahrung von Befreiung ganz elementar möglich ist, wo immer man anfängt, sich gegen Herrschaft und Ausbeutung zu wehren. Und natürlich gibt es dann hoch erhobene Momente. Ich habe es selber erlebt in der portugiesischen Revolution, wo das dann die Massen ergreift. Und auch wenn das dann gescheitert ist, war das Moment des Vorlaufens in eine befreite Zukunft. Und das kann immer schon und hier und jetzt im Kampf erfolgen. Also da muss man nicht jetzt erstmal ideologiekritisch den ganzen Müll beiseite räumen, sondern da gibt es immer wieder auch Spontaneität der Revolte, Spontaneität des Widerstands und auch spontane Solidarität in diesem Widerstand. Also ich glaube, diese Dimension sollte man nicht vergessen. So sehr wir beherrscht werden von der Kulturindustrie, diesen Widerstand und diese Alternativen gibt es immer schon und jetzt gleich. Und natürlich kann man auf der Grundlage auch Formen der politischen Organisierung entwickeln, ohne den ganzen Weg durch die Kritik der Massenkultur vorher absolviert zu haben. Dankeschön. Wir haben eine Frage, die nächste Frage, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorträge. Meine Frage bezieht sich auf die politische Ökonomie noch mal genauer, und zwar um, also eine zentrale Kategorie ist ja die Arbeitswerttheorie, die hier auch schon angesprochen worden ist. Und ich möchte fragen, welche Rolle diese bei den bürgerlichen Ökonomen spielt und welche Rolle sie dann bei der Kritik von Marx spielt und ob es vielleicht, oder die unterliegende Frage dort wäre von mir auch, ob es vielleicht einen historischen Unterschied gibt zwischen der Situation von Smith, Ricardo und Marx. Dankeschön. Das geht ja an alle und deswegen würde ich einfach die ursprüngliche Reihenfolge nehmen. Okay, vielleicht kurz zur Arbeitswerttheorie. Also ich habe versucht, in meinem Vortrag darzustellen, dass das halt eigentlich was Altes ist. In Wirklichkeit ist die Arbeitswerttheorie gar noch nicht von den bürgerlichen Ökonomen erfunden, sondern in ähnlicher Weise ist sie sogar schon bei Aristoteles erwähnt worden. Das war eigentlich damals überhaupt nicht umstritten, nur sie hat halt revolutionäre Implikationen. Und das ist irgendwie die Grundlage für die neoklassische Wende gewesen. Und nicht nur Marx hat diese revolutionären Implikationen gesehen, sondern vor Marx gab es auch schon Sozialisten und utopische Sozialisten, die diese revolutionären Schlussfolgerungen aus der Arbeitswerttheorie gezogen haben. Genau. Und daher eben ist dieser Angriff auf die Arbeitswerttheorie für die Neoklassik halt total zentral. Und heutzutage, das, was man auf der Uni lernt, die sagen halt, Wert ist unnötig, weil uns interessieren nur individuelle Preise. Und das kann der Marxismus nicht erklären, weil als Unternehmer sind wir natürlich an individuellen Preisen interessiert. Und Wert interessiert sie überhaupt halt gar nicht. Aber es interessiert sie halt mit Recht nicht, weil es halt eben gefährliche Implikationen hätte, wenn ich sagen würde, dass aller Wert von da durch Arbeit geschaffen wird. Dankeschön. Herr Wolf? Ja, ich würde nur sagen, dem kann ich nur zustimmen. Die Arbeitswertlehre ist aber sozusagen zu differenzieren. Zwischen Marx und Ricardo gibt es einen wichtigen Unterschied. Ne? Also Marx betrachtet eben die Arbeitswertlehre nicht einfach als Rechtgröße, sondern darin materialisiert sich das Klassenverhältnis. Und der Klassenkampf. Also das, glaube ich, sollte man mitdenken. Und deswegen will ich nochmal betonen, also auch wenn hier jetzt wieder von der politischen Ökonomie die Rede ist, Marx ist kein Vertreter der politischen Ökonomie, sondern Marx schreibt eine Kritik der politischen Ökonomie. Und das muss man ernst nehmen. Dankeschön. Herr Quadfase? Ich würde gerne nur daran erinnern, genau. Also in Anschluss tatsächlich an das, was Herr Wolf gesagt hat, es ist eine Kritik. Und insofern ist Marx natürlich auch nicht einfach ein Vertreter der Arbeitswertlehre, sondern die nimmt er von Ricardo und tendenziell von Smith und verfolgt die dann und all ihren Widersprüchen und dialektischen Umformungen und warum, aus der dann am Ende folgt, dass Waren überhaupt nicht zu Werten gehandelt werden, weil die Ausgleichsbewegung der Konkurrenz und da, als das, was im dritten Band kommt. Aber der entscheidende Punkt ist vor allen Dingen die Frage, die er stellt, die übrigens ganz genauso sich auch bei Freud findet, warum nimmt dieser Inhalt jene Form an? Und darin steckt eben tatsächlich das ganze gesellschaftliche Verhältnis von einer Vergesellschaftung, die sich hinter dem Rücken der Leute vollzieht und die deswegen den gesellschaftlichen Charakter ihrer Produkte jeweils erst immer nachträglich im Austausch erfahren und eben nicht von Anfang an als geplante Produktion. Deswegen sind ja auch diese ganzen Stundenzettel-Theorien, mit denen man das dann, die Produktion dann gerecht machen könnte, in Anführungsstrichen, von Marx verworfen worden, weil das Verhältnis selber auf ein in sich widersprüchliches und unvernünftiges verweist. Das scheint mir der revolutionäre Gehalt der marxischen Wertkritik zu sein. Vielen Dank. Die nächste Frage, genau da hinten. Danke. Ja, meine Frage passt eigentlich super dazu. Eine Kritik kann sie halt nur dann sein an der bürgerlichen politischen Ökonomie, wenn sie selbst mit Wissenschaftlichkeit daherkommt. Und das ist ja auch der große Anspruch im Kapital von Marx, dass es wissenschaftlich ist, dass es materialistisch ist. Und natürlich ist es dort auch politische Ökonomie und nicht nur was anderes, weil ganz viel ökonomische Analysen und Rechnungen von Marx aufgestellt werden. Und bietet dort halt bis heute das Problem, dass man einerseits in der Ökonomie, also nirgendwo anders hat man so viel Daten, so viel Messbares, so viel Materielles wie in der Ökonomie. Und gleichzeitig sind Generationen an Marxisten und Marxistinnen jetzt dabei, zu versuchen, Profite und Profitraten in dem Sinn zu berechnen und tun sich total schwer damit, weil diese Daten irgendwie nicht damit zusammenpassen. Jetzt ist irgendwie meine Frage, wie würdet denn ihr nochmal argumentieren, was ist das Wissenschaftliche, das Materialistische am Wert, wenn ich mir so schwer tue, gerade in diesem zentralen Konzept Erkennbarkeit, Messbarkeit, Quantifizierbarkeit zu schaffen? Oder würdet ihr sagen, dass der Anspruch, quantifizierbar zu sein, schon per se nur bürgerlich ist und zu kritisieren ist? Vielen Dank für die Frage. Einmal wieder reinrum. Ja, das ging jetzt schnell. Ja, ich glaube halt, Dialektik kennt dieses Ding mit Wesen und Erscheinung. Und ich muss mich jetzt nicht unbedingt für das Wesen interessieren. Ich kann auch nur Erscheinungen mir anschauen, wie viele Autos kommen irgendwo vorbei und so. Ist alles legitim, aber es ist halt für mich nicht der Gipfelpunkt der Wissenschaft. Der Anspruch vom Marxismus und mein Anspruch auch ist halt, die Welt zu verstehen. Und die Art und Weise, wie wir produzieren, hängt halt damit zusammen, dass es Privateigentum gibt und aus dem entspringen bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, ich habe versucht, in meinem Eingangsstatement eben zu beweisen, dass ich weiß nicht, ich glaube, als Marxist muss man sich nicht genieren, dass man irgendwie unwissenschaftlich oder so ist, weil es gibt nichts Wissenschaftlicheres als eine materialistische Herangehensweise. Die Neoklassik hat das vollkommen verworfen. Die meisten, also die, manche beziehen sich auf Popper, aber die meisten beziehen sich irgendwie auf philosophischer Ebene einfach nur auf subjektive Idealisten, auf Empirokritizismus, auf Mach und solche Leute. Für die gibt es keine objektive Realität. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Und ich glaube, mit solchen Leuten stehe ich nicht in einer Competition um Wissenschaftlichkeit, weil die interessieren sich eigentlich gar nicht dafür. Die interessieren sich für mathematische Modelle, wo man schön alles funktioniert. Ich glaube schon, dass die Mathematik wichtig ist, aber sie hat ihre Grenzen, so wie die formale Logik wichtig ist, wenn ich einkaufen gehe im alltäglichen Leben. Aber die formale Logik hat ihre Grenzen. Mit A ist gleich A komme ich nicht besonders weit. Also im alltäglichen Leben schon, aber wenn es um große Veränderungen, um die Erklärung von Gesellschaften, um Revolutionen und sowas geht, dann muss ich halt damit leben, dass die Realität in Bewegung und Veränderung ist und dass ich nicht alles nicht alles mit einer formalen Logik erfassen kann. Aber das heißt nicht, dass man nicht versuchen soll, bestimmte Dinge auszurechnen. Also ich glaube, bei den Profitraten, da ist halt viel Schindluder auch getrieben worden. Und es ist halt schwierig, einfach auch die Daten dafür zu kriegen, weil die Daten so nicht gemessen werden. Die bürgerliche Ökonomie und Statistik ist ja auf ganz andere Daten aus, als wir es als Marxisten wären. Ja, und ich glaube, Wert ist in erster Linie ein gesellschaftliches Verhältnis. Unter bestimmten Bedingungen nehmen die Beziehungen zwischen den Menschen halt die wahren Form an. Und das ist irgendwie das, was man zu erforschen versucht. Ja, ich glaube, die Zeit ist schon aus. Also ich will nicht gegen Quantifizierbarkeit argumentieren und gegen Mathematik, aber sie hat halt bestimmte Grenzen. Dankeschön. Herr Wolf. Ja, ich würde das gar nicht mal so weit treiben, dass ich gegen Quantifizierbarkeit und mathematische Erfassung mit dem Begriff der Grenzen argumentiere. Ich würde einfach sagen, die ist natürlich begrenzt, also erweiterbar, aber sie ist nicht erweitert. Die konkrete Erfassung, die vorliegt, sind eben von anderen Fragestellungen getragen und nur sehr bedingt auf die Fragestellungen marxistischer Theorie übertragbar. Und hinzu kommt noch ein wichtiges, was systematisch ist: die marxische Theorie der kapitalistischen Produktionsweise bezieht sich auf den idealen Durchschnitt der modernen bürgerlichen Gesellschaften. Also nicht auf die konkrete empirische Gegebenheit, sondern auf ein sozusagen davon abgeleitetes Konstrukt. Das ist auch meines Erachtens legitim, weil nur so kann man tatsächlich etwas theoretisch durchdringen. Auch die Physik geht nicht so vor, dass sie sozusagen wild Daten sammelt und dann irgendwie versucht, daraus etwas zu destillieren. So funktioniert das nicht. Man braucht Begriffe, man braucht Fragestellungen, man braucht Messverfahren und auf dieser Grundlage kann man dann eine empirisch gehaltvolle Theorie entwickeln. Das gilt für den Marxismus auch. Und es gibt natürlich auch andere Formen der Datenerhebung als jetzt die offizielle Statistik. Es gibt historische Erfahrungen, es gibt auch Gegenstatistiken. Arbeiter haben auch sozusagen ein Buch geführt über die Geschehnisse im Betrieb und ähnliche Dinge. Also da gibt es jede Menge von Quellen, die muss man allerdings mühsam und mit viel Arbeit erschließen. Also insofern ist die Entgegensetzung einfach falsch. Es ist nicht so, dass die Marxisten sich nicht für empirische Verankerung interessieren, sondern die Daten, die die sozusagen herrschende Statistik liefert, sind nur ganz begrenzt geeignet und bedürfen einer kritischen zumindest einer kritischen Uminterpretation, um damit marxistische Thesen überhaupt empirisch diskutieren zu können. Und es kommt eben noch hinzu, dass wir Marxisten, und das ist, glaube ich, manchen Marxisten auch nicht so ganz klar, der Unterschied zwischen der allgemeinen Theorie der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und den konkreten Verläufen in konkreten bürgerlichen Gesellschaften, in konkreten Situationen, wo ich dann immer sagen würde, die sind dann auch noch überdeterminiert durch die Geschlechterverhältnisse, Stellung in internationalen Hierarchien, ökologische Bedingungen und so weiter. In dieser Komplexität muss man das dann sich konkret anschauen. Da hilft dann die theoretische Durchdringung, aber die ersetzt die Untersuchung dieser Komplexität keineswegs. Insofern haben wir auch in der marxistischen Tradition, und da gibt es, denke ich, schöne Beispiele, die Aufgabe, über die allgemeine Theorie hinauszugehen und tatsächlich konkrete Situationen und konkrete Lagen, wie ich gerne sage, zu untersuchen und in Hinblick auf ihre Entwicklungstendenzen und die sich daraus ergebenden Eingriffsmöglichkeiten zu bestimmen. Das ist in der Tat eine empirisch-wissenschaftliche Aufgabe, die sich marxistischer Forschung stellt, aber die nicht dadurch zu leisten ist, dass man gewissermaßen die Brosamen der bürgerlichen Statistik aufsammelt. Vielen Dank. Herr Quadfasel? Ja, die Frage ist ja immer, Daten wofür? Ich glaube, es macht nicht viel Sinn zu sagen, ich bin pro Daten oder kontra Daten. Ich glaube, in einer vernünftigen Planwirtschaft wird man natürlich ganz viele Daten brauchen. Aber ich meine, in den 70ern gab es ganz viele Marxisten, die haben rumgerechnet und die wollten das Transformationsproblem lösen, mathematisch lösen, Umwandlung von Produktionspreisen in Werte oder umgekehrt. Und die Vorstellung, dass wenn die das geschafft hätten, dass dann die Arbeiterklasse gesagt hätte, jo, jetzt machen wir mit bei eurem Projekt, ist ja Quatsch. Oder wenn man jetzt rausfinden würde bei der Berechnung von Profitraten, dass die 3% höher sind als erwartet. Das sind Bücher, also ich glaube, daraus folgt dann nichts. Und deswegen die meisten Daten, die für ein revolutionäres Projekt wichtig sind, liegen ziemlich offensichtlich auf der Hand. Die Menge der verhungernden Kinder, die Leute, die von weniger als weniger als einen Dollar am Tag leben müssen. und so weiter und so fort. Da brauchst du nicht so richtig viel Gerechne, um da auf den Stein der Weisen zu stoßen. Und deshalb, genau, die Frage so richtig beantworten. Dankeschön. Dann die nächste Frage da hinten, genau. Achso, ganz kurz, bevor du die Frage stellst, können sich gerade mal alle melden, die noch eine Frage haben, dass ich mal so einen kleinen Überblick bekomme. Genau, ist schon auf. Okay, perfekt, danke. Okay, dann bitte. Ich habe eine Frage zur Starrheit der gesellschaftlichen Entwicklung nach Marx oder nach marxistischer Geschichtstheorie. Eben hatten wir ja diese 4 oder 5 Stufen, also ursprünglichen Kommunismus und dann Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Kommunismus. Und damit auch dann die Frage danach, ob der Kapitalismus notwendig war. Und zwar würde ich sagen, dass der Kapitalismus insofern notwendig war, als er die Produktivkräfte entwickelt hat. Und zwar gerade dadurch, dass die Bourgeoisie die Herrschaft hat und der Arbeiterklasse eben einen Teil des Mehrwerts vorenthält und ihn in die Entwicklung der Produktivkräfte investiert. Das heißt, nur im Kapitalismus kann es aufgrund dieses Mechanismus so eine massive Entfaltung der Produktivkräfte geben. Und daran anschließend stellt sich ja dann die Frage, war denn überhaupt der Kapitalismus so produktiv, dass er hätte überwunden werden können? Zum Beispiel sagen wir bei der Sowjetunion, dass sie eben nicht erfolgreich sein konnte, weil die Revolution im Westen ausgeblieben ist, weil eben die entwickelten kapitalistischen Staaten ihr nicht irgendwie zur Seite gesprungen sind. Ich würde sagen, es ist fraglich, ob überhaupt die kapitalistischen Staaten 1918 weit genug entwickelt waren oder ob sie 1968 weit genug entwickelt waren. Also das Problem der wirtschaftlichen Planung ist ja ein komplexes Problem, auf das es auch bisher keine richtig guten Antworten gibt. Okay, ich höre auf. Aber vielleicht noch ein Argument dagegen. Es gab ja sozialistische Staaten, sagen wir zum Beispiel Jugoslawien oder sowas, auch 68. Und die waren nicht gleich produktiv wie die kapitalistischen. Das heißt, vielleicht ist das Stadium der Entwicklung der Produktivkräfte, wo der Kommunismus mit dem Kapitalismus mithalten kann, noch gar nicht erreicht. Dankeschön. Und dazu nochmal ganz herzliche Einladung, danach nochmal ein bisschen zu diskutieren in der Kneipe, die Andreas erwähnt hat. Bitteschön. Ich muss immer so schnell sein, wenn ich als Erste. nein, alles gut. Alles gut. Ich glaube, ich krieg's hin. Ich würde das, also es gibt jetzt kein Messgerät, das ich anlege, wo ich sage, wann sind die Produktivkräfte hoch genug entwickelt, so dass die Revolution jetzt endlich stattfinden kann. Bei Russland, glaube ich, hast du mit Recht gesagt, dass es einfach ein armes Land war nach Weltkrieg, nach Bürgerkrieg mit absolutem Embargo etc. Da gab es keine Bedingungen einer Überflussgesellschaft oder eines Sozialismus, dass es irgendwie isoliert für die Sowjetunion, klar. Ich glaube, das jugoslawische Beispiel ist ein bisschen ein anderes, weil durch die Degeneration der russischen Revolution hat sich halt die stalinistische Bürokratie herausgebildet, die an allen weiteren Bewegungen einfach einen Einfluss gehabt hat. Und nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde dieses stalinistische Modell halt einfach übertragen. Und es wurde auch einfach auf Staaten wie Kuba etc. übertragen. Und das hat ein Problem. Ja, der Stalinismus ist schlussendlich auch an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gegangen. Hauptsächlich deswegen, weil es halt nicht, weil es am Anfang leicht ist, die Schwerindustrie zu entwickeln mit Kommandomethoden und mit Stachelhofmethoden oder so. Aber irgendwann fehlt halt die Kreativität der Leute. Es fehlt die Demokratie. Es fehlt irgendwie die Mitbestimmung der Leute. Und man kommt halt mit bürokratischen Methoden nicht mehr weiter. Und ich glaube, es gibt deutliche Indizien dafür, dass der Kapitalismus einfach überreif ist, um gestürzt zu werden, weil sonst hätten wir nicht so viele leidvolle Erfahrungen im 20. Jahrhundert machen müssen, von deutscher Faschismus, Militärdiktaturen in Lateinamerika etc. etc. Also in Wirklichkeit, all diese leidvollen Erfahrungen sind Folgen dessen, dass der Kapitalismus in einer Krise war. Und die Krise von 1929 ist tatsächlich auch erst durch den Zweiten Weltkrieg gelöst worden. Dass der Kapitalismus einfach in einer Krise ist, das aber von links keine Antwort gab. das hat mit der Situation der Sozialdemokratie und der Stalinisten in der Zwischenkriegszeit und später zu tun, klar. Aber ja, also ich glaube, wenn man sowas wie die ganzen, all diese Diktaturen sind halt nur an die Macht gekommen, weil Revolutionen gescheitert sind. Das gilt für den Spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur. Das gilt irgendwie für den deutschen Faschismus, der halt irgendwie nicht unabsichtlich vom Kapital unterstützt wurde, etc. etc. Also ich glaube, all die Dinge, die wir auf Weltebene sehen und dass der Kapitalismus halt eigentlich von einer Krise in die andere schlittert. Wir hatten eine super kurze Ausnahme, das war der Nachkriegsboom von Ende der 40er Jahre bis in die 70er Jahre. Aber sonst sehen wir eigentlich eine kontinuierliche Krise, wo irgendwie jede Lösung der Krise nur die Art der nächsten Krise bedingt. Man hat irgendwie die Krise der 70er Jahre mit einem Angriff auf die Arbeiterklasse gelöst. Man hat irgendwie die Ausbeutung erhöht. Ups, die Leute konnten dann weniger kaufen. Ja, dann hat man irgendwie das Kreditwesen massiv ausgedehnt. Es war nicht so super profitabel, in echte Sachen zu investieren für die Kapitalisten. Die sind halt spekulieren gegangen. Ups, es gab Spekulationsblasen. Ups, es gab eine Subprime-Krise. Ja, da muss man wieder staatliche Gelder reinbuttern, um irgendwie alles zu retten. 2008, dann kommt Covid-Krise, muss man wieder staatliche Gelder reinbuttern, um alles zu retten. Und ups, ich habe jetzt Inflation. Und das geht halt irgendwie, die Lösung einer Krise bedingt halt, wie die nächste Krise ist. Aber es ist irgendwie weit und breit kein Boom oder ein besseres Leben für die Mehrheit der Menschheit in Sicht. Für die Leute in der sogenannten dritten Welt war das sowieso nie der Fall. Aber auch irgendwie für Europa sind die Perspektiven halt enorm düster. Also da sehe ich nicht, dass der Kapitalismus da irgendwie die Produktivkräfte großartig weiterentwickelt. Dankeschön. Ja, ich denke, da sollte ich aber dann doch mal was dagegen sagen. Also der Kapitalismus hat die Produktivkräfte enorm weiterentwickelt, wie man so schön weiß, inzwischen auch die Destruktivkräfte. Also dass da sich viel getan hat, ist eigentlich nicht zu bestreiten. Völlig richtig ist es, dass das nicht bedeutet, dass der Kapitalismus krisenfrei ist. Allerdings muss man auch sagen, auf die sozusagen großen Krisen sind auch immer wieder Plateaus der relativen Stabilisierung erfolgt. Du hast das große Tableau genannt, aber es hat auch ein kleines Tableau der neoliberalen Phase der Politik gegeben, wo die sich expansiv weltweit stabilisiert hat. Da sind wir jetzt ziemlich am Ende. Aber also dieses Auf und Ab der Krisen muss man schon ernst nehmen. Also nicht nur auf die Momente des Tals schauen, sondern auch auf die relativen Stabilisierungen. Allerdings heißt das aus meiner Sicht, dass man sich von dieser in der Tat starren Vorstellung freimachen muss, dass es sozusagen sowas wie eine gesetzmäßige Abfolge der Produktionsweisen gibt. Die kapitalistische Produktionsweise reproduziert sich in der Tat immer wieder neu. Aber sie reproduziert sich deswegen immer wieder neu, weil es nicht gelingt, die sich bildenden Alternativen so zu entwickeln, dass sie sich durchsetzen können. Wir haben ja eine lange Geschichte gescheiterter oder rückgängig gemachter Revolutionen inzwischen. Und die müssen wir uns wirklich anschauen und begreifen, warum das gescheitert ist. Und dann, es ist zu einfach, sich vorzustellen, das liegt daran, dass der Kapitalismus zu mächtig ist. Ja, dann hätten wir gar keine Hoffnung. Oder es ist aber auch zu einfach, es liegt daran, dass die Revolutionäre zu dumm, zu desorientiert oder was auch immer waren, sondern wir sind aber schlauer. Ich glaube, so einfach kann man sich das nicht machen. Sondern hier ist wirklich Analyse gefragt. Hier muss man die Mechanismen analysieren, die immer wieder dazu führen, dass diese Niederlagen stattgefunden haben. Dass es der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise immer wieder gelungen ist, sich neu zu etablieren. Und es ist ja auch nicht einfach so, dass die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise sich dann hinterher so wieder etabliert wird, wie sie vorher war. Sondern sie hat Momente der revolutionären Vorstöße immer wieder aufgegriffen. Also klassisch, wenn ich das so sagen darf, der Neoliberalismus hat das Moment von Frauenbefreiung aufgegriffen, indem er sozusagen Frauen in höherem Maße Karriere, Gleichstellung und so weiter angeboten hat. Durchaus real. Es ist nicht so, nur so, dass das nur scheinbar so ist. Aber das ist natürlich keine Emanzipation von Frauen. Vielen Dank. Herr Quadfasel noch? Ja, ich denke, es gehört zum Begriff des Kommunismus, dass er unter beschissenen Bedingungen gestartet werden muss. Denn wenn die Bedingungen nicht so beschissen wären, dann müsste man die Gesellschaft nicht komplett umstülpen. Das heißt, wenn der Kapitalismus in der Lage wäre, durch Entwicklung der Produktivkräfte allen Menschen ein Leben im Überfluss zu bescheren, dann bräuchten wir den Kommunismus ja nicht. Deswegen bin ich sehr skeptisch mit diesem Moment, wo, naja, noch sind die Produktivkräfte nicht so weit und oder da müssen wir noch ein bisschen warten. Oder die Krisentheorie hatte da mal rausgefunden, dass in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Produktivkräfte jetzt so weit sind, dass es geht. Und ich halte das alles für Geschichtsmythologie. Deswegen bin ich auch nicht sehr glücklich mit der Vorstellung von historischer Notwendigkeit in so einem Sinne, dass der Kapitalismus notwendig war, weil es sonst keine Entwicklung der Produktivkräfte gegeben hätte. Ich meine, es ist ja eigentlich nicht einzusehen, warum nicht irgendwie die Leute, keine Ahnung, im vorderen Orient 4000 vor Christus gesagt haben, lass uns mal zusammentun und die Produktivkräfte entwickeln. Und jeder Versuch, sozusagen da eine, nein, das ging nicht, das musste erst so und so gehen, ist sozusagen ja auch immer eine rückwärtige Apologie von Herrschaft. Und die rückwärtige Apologie der ganzen furchtbaren Opferherrschaft gekostet hat. Letzter Satz zur Frage, wie produktiv der Sozialismus sein wird. Ich hoffe natürlich in gewisser Hinsicht, der Kommunismus, dass er nicht so produktiv sein wird wie jetzt der Kapitalismus, weil diese Produktivität eben darauf beruht, dass die Menschen gezwungen werden, auf bescheuerte Art für eine Produktion der Produktionswillen zu schuften. Und dass es im Kommunismus schon noch ein paar mehr Gelegenheit geben wird, sich einfach das ein bisschen gut gehen zu lassen, statt ordentlich noch ein paar mehr Produktivkräfte zu entwickeln. Boah, das wäre, glaube ich, mein Punkt dazu. Vielen Dank. So, wir kommen auch langsam zu den letzten Fragen, dass auch ihr hier auf dem Podium Bescheid wisst. Bitte schön. Hallo? Ja. Ich würde gern noch trotzdem ganz kurz an den Anfang der Diskussion zurückkommen, nämlich die hat da hauptsächlich zwischen Friedrich Otto Wolff und Lars Quadfasel stattgefunden, wo es irgendwie so darum ging, dass, also so ein Anknüpfungs-, also Ausgangspunkt, was ist irgendwie dieser Wahrheitsgehalt von Marx und wo liegt er in der Zukunft und wo entwickelt der Kapitalismus ständig irgendwie neue Freiheiten und wird gleichzeitig damit ein Haufen ideologischer Müll produziert, damit man genau diese Freiheiten nicht ausfüllt und gleichzeitig der Moment, den Friedrich Otto Wolff angesprochen hat, mit den ich jetzt, er wird mich ausbessern, wenn ich es falsch sage, irgendwie zusammenzufassen ist mit einem Verlassen auf die Spontanität der Massen. Und meine Frage wäre jetzt hat weder der Lars Quadfasel noch der Friedrich Otto Wolff sitzt in der Bredouille, dass sie Teil einer Organisation sind, die sich auf die Fahnen schreiben, eine revolutionäre marxistische Partei aufleben lassen zu wollen. Aber irgendwie kommt mir so vor, dass das der einzige sinnvolle Ort wäre, wo man mit diesen Momenten einigermaßen ja, vernünftig umgehen könnte. Und meine Frage wäre jetzt an die IMT, wie ihr das macht. Ihr könnt es auch gerne nachschicken, wenn es jetzt nicht geht. Das ist eine lustige Frage. Ja, wie baut man eine Partei auf? Man bildet sich, man diskutiert miteinander, man versucht, die Welt zu analysieren, man versucht, Leute für seine Ideen zu gewinnen und man versucht hoffentlich, irgendwann einmal groß genug zu sein, um in realen Bewegungen eine reale Alternative aufzeigen zu können, was halt heute bei den revolutionären Gruppen leider noch nicht der Fall ist. Ich hätte super Alternativen für die Herbstlohnrunde, wie man da irgendwie was rausholt, nur es fragt mich halt keiner. Also man muss halt, also ich glaube, es ist wichtig, sich zu bilden, die Ideen zu verbreiten und eben zumindest so weit zu wachsen, dass man für die Avantgarde der zukünftigen Bewegungen eine Alternative darstellt und die auch formulieren kann. Dankeschön. Ja, ich denke, man muss hier doch genauer fassen, sowohl die Massen als auch die Partei, das sind sehr verdinglichte Begriffe. Die Massen, da finde ich, haben Hart und Negri durchaus Verdienste, indem sie den älteren Begriff der Multitudo, der Menge der Vielen, wiederbelebt haben. Denn die Massen sind eben keine kompakten Massen, sondern das sind viele einzelne Subjekte, die zusammenfinden und zusammenhandeln. Und ohne deren Zusammenhandeln ist keine revolutionäre Praxis möglich. Das ist sozusagen das Problem. Und natürlich muss man überlegen, wie kann man das irgendwie vorantreiben. Aber die klassische leninistische Vorstellung, man denkt sich aus, wie das richtig gehen muss und dann erklärt man das den Massen, das funktioniert nicht. Also die Theorie in die Massen hineinzutragen, das ist ein Projekt, das so nicht funktioniert hat. Weder in der SPD noch in den kommunistischen Parteien und auch nicht in den trotzkistischen Parteien, sofern sie sozusagen Massencharakter annahmen, was ja durchaus vorgekommen ist. Und von da aus muss man das, glaube ich, elementarer sehen. Man muss erstmal die Frage stellen, wie können diese Lernprozesse der Massen tatsächlich stattfinden? Und das geht nicht ohne Spontanität, aber natürlich braucht man auch darüber hinaus Gedächtnis, man braucht Verbindung, man braucht Zuspitzung und man braucht Kampf gegen die politischen Staatsapparate, die ideologischen Staatsapparate. Und die Parteien, und das muss man sozusagen heute anders als Anfang des 20. Jahrhunderts sehen, sind eine Realität der ideologischen Staatsapparate, alle Parteien. Also auch die DKP oder die KPD sind ideologische Staatsapparate. Und damit muss man umgehen. Ich habe da jetzt auch nicht das Patentrezept. Aber wenn man diesem Problem gegenüber die Augen verschließt, dann geht es gar nicht. Dann geht es garantiert schief. Vielen Dank. Okay, dann bitteschön. Hallo. Ja. Erstmal vielen Dank für eure Vorträge. Ich habe eine Frage zu konkreten sozialen Bewegungen, die jetzt vor allem Vera und Herr Wolf diskutiert haben. Und zwar, Vera, du hattest gesagt, dass es so reale, konkrete Revolutionen gibt und als Beispiele zum Beispiel Sri Lanka oder Chile 2019 genannt. Und ich wollte mal das Beispiel von Chile 2019 aufgreifen. Und zwar während dieser Revolution hatte man so gesehen, dass andere Begriffe als marxistische Begriffe wichtiger zu sein schienen. Und darunter waren halt eben Volk, Demokratie, eine neue Verfassung, Würde, Plurinationalität und darunter halt viele ökonomische Förderungen, die halt eher so eine Regulation betreffen würden und halt auch explizite Aussagen, dass das Volk sich so gegen rechts und links stellt und seine Rechte einfordert. Und deine Begründung war eben gerade so in Argumentation gegen Althusser oder der kommunistischen Neuen Linken in Frankreich, dass man keine Revolution gemacht hat oder dass die Linke sich nicht traut, marxistische Begriffe zu verwenden. Und wie würdest du das Problem sehen oder halt auch Herr Wolf darin, dass diese Begriffe ja auch explizit abgelehnt werden? Warum traut sich die Linke nicht, marxistische Begriffe zu verwenden? Und liegt es vielleicht halt auch an einer Ablehnung? Und was ist kritisch an diesen Begriffen, wenn sie es nicht schaffen, anknüpfen zu können an reale Protestbewegungen? Warum sollten wir uns mit ihnen auseinandersetzen? Warum sollten wir uns trauen, sie zu verwenden? Danke. Vielen Dank für die Frage. Und das war dann jetzt auch die letzte Frage. In dem Sinne möchte ich mir auch nochmal alle hierzu einladen, danach noch ein bisschen in einer lockeren Atmosphäre weiter zu diskutieren. Und ich würde es gerne jetzt verbinden, also Herr Wolf, Herr Quadfasel und Vera, dass ihr euer letztes Statement dann auch gerade bündelt mit der Frage. Genau. Ja, 5 Minuten. Dürft ihr nochmal. Wir haben ja ein bisschen später angefangen. Oder? 3? Zwischen 3 und 5, so wie bei der Antwortrunde. Okay, das wird jetzt schwierig. Vielleicht können wir es im Nachhinein ja auch noch weiter diskutieren. Ich fange mal mit der Chile-Sache an. Ich glaube, natürlich gibt es irgendwie viele wichtige Themen. Es gibt irgendwie Themen, Frauenrechte gegen Sexismus, LGBT, Plurinationalität, gerade die indigene Frage etc. in Chile. Natürlich sind das alle Themen, aber das sind konkrete Themen. Und ich würde halt irgendwie sagen, dass kein einziges dieser aktuellen konkreten Probleme halt lösbar ist, ohne dass ich muss den Leuten sagen, wenn ihr eure Situation verbessern wollt, dann braucht ihr eine Revolution, dann braucht ihr die Machtübernahme der Arbeiterklasse. Und ich glaube, das ist halt die Aufgabe von Linken, das auch zu erklären. Wie das mit der, also ich glaube, der große Fehler in Chile halt war, dass man nicht versucht hat, einfach diese lokalen Versammlungen etc. zu vernetzen und zu sagen, wir machen jetzt selbst den neuen Staat, sondern dass man den Leuten erzählt hat, in ein paar Jahren wählen wir eine verfassungsgebende Versammlung, dann wird irgendwas diskutiert von Vertretern, die ihr irgendwann wählt. Und es ist eben genau die Initiative den Massen wieder weggenommen worden, weil eben, und das hat System, weil eben alle reformistischen Führer halt Angst vor der Spontanität und vor der wirklichen Kontrolle der Massen haben. Das hat man in jeder Revolution gesehen. Es wurde heute die portugiesische Revolution erwähnt. Es heißt immer, okay, Kapitalflucht, man kann keine Revolution machen. In der portugiesischen Revolution war es so, dass die Bankangestellten halt verhindert haben, dass da Leute irgendwie ihr Geld abziehen, weil eben sie halt sozusagen, ja, weil die Arbeiterklasse halt eigentlich die Wirtschaft am Laufen hält. Nur meistens ist das halt nicht bewusst. Ich finde es ein bisschen, also ich glaube natürlich, im Kapitalismus sind die herrschenden Ideen immer die Ideen der herrschenden Klasse und Revolutionen sind Ausnahmen, weil normalerweise die Leute haben halt ihr tägliches Leben. Sie können nicht irgendwie 100.000 Jahre lang streiken, weil irgendwann müssen sie auch wieder einen Lohn für sich und ihre Familien nach Hause bringen. Deswegen halten revolutionäre Situationen und Massenbewegungen eben nicht ewig an. Und es können nicht alle Leute innerhalb kürzester Zeit, innerhalb dieser kurzen revolutionären Situationen halt die notwendigen Schlussfolgerungen über den Charakter der kapitalistischen Produktionsweise und diese Dinge alle innerhalb kürzester Zeit sozusagen verstehen oder die gesamte Geschichte der Arbeiterbewegung rückblickend innerhalb von wenigen Monaten und die notwendigen Schlussfolgerungen draus ziehen. Also ich glaube, deswegen ist es eben ein Zusammenspiel. Es gibt revolutionäre Situationen von unten, aber das, was wir halt jetzt immer sehen, ist, dass es keine Massenkraft gibt, die eine revolutionäre antikapitalistische Alternative anbietet. Jetzt kann man sagen, die Leute sind halt nicht so weit, aber das Problem ist, selbst wenn sie so weit sind, dann bietet ihnen niemand die Alternative an. Bei Syriza, keine Ahnung, es gibt 15 Generalstreiks in einem Jahr. Es gibt ein Referendum, ob man das Spardiktat von der EU und der Troika annehmen soll. Die Leute stimmen mehrheitlich mit Nein zum Spardiktat. Was passiert? Ja, eben nichts. Es wird irgendwie wieder dem System nachgegeben. Und das hängt damit halt zusammen, dass die Reformisten sich überhaupt kein System jenseits vom Kapitalismus vorstellen können. Eine Minute noch, oh Gott, so viel. Vielleicht kann man nachher noch weiter diskutieren. Ja, ich glaube, dass zur Produktivität, ich möchte dem widersprechen, dass Sozialismus nicht so produktiv wäre. Ich glaube, dass heutzutage extrem viel Produktivität unterbunden wird. Einfach in dem, dass man meistens die Leute in konkreten Jobs wissen, wie man ihre Aufgaben besser und schneller und so weiter machen kann. Nur wenn man ein bisschen gescheit ist, sagt man nicht, wie man seine eigene Aufgabe an welchem Arbeitsplatz auch immer schneller machen kann, weil dann tut man sich selbst wegrationalisieren. Und es geht eben halt die ganze Freiheit, die uns angeboten wird, ist halt eine Scheinfreiheit auch. Und wenn ich irgendwie einen ständig verlängerten Arbeitstag habe, dann habe ich halt nicht den Kopf mehr, über total viel Gedanken zu machen. Letzter Satz. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, es wird, kommt der Vorwurf mechanistisch und so weiter. Ich glaube, es gibt die Spontanität der Massen und es gibt eine enorme Kreativität in den Massen und die Massen müssen die Revolution selber machen. Aber es braucht auch eine revolutionäre Partei, die die Schlussfolgerungen aus der Geschichte gezogen hat und dementsprechend auch Ideen anbietet. Vielen Dank. Dann noch Herr Wolf. Ja, das ist natürlich genau das Problem. Was es bedeutet das, dass es eine revolutionäre Partei braucht? Es braucht, Marx hatte ja selber von kommunistischer Partei geredet, da meinte er kommunistische Bewegung. Das wird oft falsch verstanden. Und das heißt, es braucht eine wirkliche Bewegung, in der Intellektuelle aus den Beständen, die sie haben, tatsächlich Orientierung entwickeln. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man das nicht so nach dem Modell der Volkshochschule oder des Hineintragens versteht. Es geht nicht darum, marxistische Theorie zu popularisieren und den Massen beizubringen, sondern es geht darum, die spontanen Forderungen, die die Massen erheben, so zu interpretieren und weiterzuentwickeln, dass sie zu revolutionären Forderungen werden. Das ist aber ganz was anderes, als ihnen sozusagen einen Schnellkurs im Kapital beizubringen oder ihnen sozusagen die Begriffe der marxistischen Staatskritik überhelfen zu wollen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass in den marxistischen Parteien ganz stark diese, sagen wir mal, Volkshochschultendenz immer wieder vom Hineintragen der richtigen Theorie in die dummen Massen vorgeherrscht hat und auch blockiert hat, dass man die Kreativität der Massen wirklich ernsthaft aufgegriffen hat. Und da, denke ich, müssen wir besser werden. Vielen Dank. Dann noch Herr Quadfase. Ja, ich würde noch mal zwei Punkte vielleicht. Der eine Punkt ist die Frage, Frieda Otto Wolf hatte gesagt, bestimmte Aufbrüche, bestimmte Freiheitserfahrungen, die können auch nachwirken, wenn sie gescheitert sind. Das glaube ich, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber auch, es gibt das gegenteilige Moment. Es gibt gescheiterte Aufbrüche, die die Leute dümmer machen und drastischer vielleicht. Wenn eine Gesellschaft halt so ist, wie sie ist, dann kann man damit immer noch besser leben, wenn man weiß, eigentlich müsste sie nicht so sein, aber sie ist immer noch so. Damit zu Rande zu kommen, ist auf Dauer viel, viel schwerer. Marx selber hat ja so ein Beispiel gehabt im 18. Brumaire und in den Klassenkämpfen in Frankreich, nämlich die Bauern. Die Bauern waren die Träger, waren wesentliche Träger der 1789er der großen Französischen Revolution. Und halbes Jahrhundert später die größten Reaktionäre, die sich, wie Marx es beschreibt, geradezu an ihre leeren Freiheitstitel, ihre Rechtstitel auf Eigentum klammerten. Man könnte sich überlegen, ob sozusagen ein entsprechend ähnliches Phänomen in Bezug auf die real existierende Arbeiterklasse inzwischen zu beobachten ist. Also von den großen historischen Aufbrüchen sowohl der sozialdemokratischen als auch der kommunistischen Arbeiterbewegung sind die gleichen, sagen wir mal, Identitätsversatzstücke unter anderen Bedingungen schnell, die reaktionär werden. Das Misstrauen zum Beispiel gegen Geistesarbeiter wird zum intellektuellen Ressentiment und Stolz auf die eigene Arbeit zum Ressentiment gegen die arbeiten ohne zu essen und solche Effekte. Das wäre zumindest eine Überlegung wert und sicherlich besser als quasi jetzt einfach sich ins nächste Kostümfest Arbeiterklassenrevolutionäre Partei zu werfen. Ansonsten kann ich eigentlich strategisch gar nicht so viel beitragen, außer zu sagen, naja gut, ich kann halt gut Bücher lesen und daraus hoffe ich, dass... Ich würde mal denken, als Lenin 1914 irgendwie gehört, naja, dass die Zweite Internationale fast allesamt der Kriegsbegeisterung sich angeschlossen haben und als das endlich geglaubt hat, für viele ja eine Depression. Und als er dann aus der Depression ist herausgekommen, nicht indem er Pamphlete gegen den Verrat geschrieben hat, sondern sich gesagt hat, jetzt lese ich mal Hegel. Dann hat er Hegel gelesen, dann hat er den welchen Marxismus entdeckt, dann ist er mit ein paar Adressen im Notizbuch 1917 über Finnland nach Petrograd gefahren und dann gab es eine Revolution. Insofern, Hegel lesen kann ziemlich nützlich sein. Das wäre so mein Schlusswort. Vielen Dank an der Stelle. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, vor allem von die Sprecher, Sprecherinnen. Dankeschön.